Kapitel 40 von Der Mann im Mond. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sascha, Der Mann im Mond von Wilhelm Hauff, Kapitel 40, Emil auf der Folter. Dieser sah ihn wehmutig an und seufzte. »Glauben Sie mir«, sagte er, »auch ich war einst erfüllt von diesem Himmelskind. Auch mir war sie eine Erscheinung wie aus Jenseits, wie des großen Dichters Mädchen aus der Fremde. Ich sah, wie sie mit ungetrübtem Frohsinn und dennoch mit einer Würde, einer Höhe, jedem eine Gabe reichte. Mir«, wähnte ich, »mir habe sie der Gabe Schönste aufbewahrt. Ach, da gewährte ich, dass schon ein anderer diesen Kranz zerpflückt.« »Nein, ich kann's nicht glauben«, rief der ehrwürdige Theresienritter. »Dieses Mädchen kann ich zu niedrig denken. Kann ich das tiefe, herrliche, jungfräuliche Herz an einen Windbeutel verlieren, wie der Sporneck ist, dessen seichtes Wesen, dessen Gemeinheit ihr gleich den ersten Augenblick nicht verborgen bleiben konnte?« »Aber mein Gott«, rief Emil ungeduldig, »habe ich Ihnen nie gesagt, was mich die Gräfin merken ließ, was ich mit eigenen Augen sah. Nehmen Sie doch nur zum Beispiel, dass sie ihm gleich in den oberen Stock nachzog, um ihn recht vis-à-vis zu haben. Beweist viel, recht sehr viel, und doch wieder nichts, gar nichts. Denn ein so kluges Mädchen wie die Ida trägt ihre Liebe nicht so schamlos zur Schau. Aber die Gräfin sagte mir ja, die Gräfin. Eben, die Gräfin sagte dir alles, Freundchen, und eben der Gräfin traue ich nicht. Dazu habe ich meine vollkommen gegründeten Ursachen. Ich habe 60 Jahre in der Welt gelebt, du erst deine 20. Darum darf ich auch meinen Blick trauen. Denn ich bin unparteiisch und schaue nicht durch die grüne Konversationsbrille der Eifersucht. Ich habe diesen Abend Dinge gesehen, die mir gar nicht gefielen. Doch der Erfolg wird lehren, dass ich recht hatte.« So sprach der alte Theresier mit dem Grafen. Doch auf ihn schien es wenig Eindruck zu machen, denn er murmelte: »Weiß alles und ist alles gut, wenn nur der verdammte Rittmeister nicht wäre.« Ende von Kapitel 40.